Mein Daddy ist schon 70, noch rüstig und gesund. Vor der Pensionierung war er beim Zoll als Hund. Er hat einen guten Riecher, dafür ist er bekannt und wird von allen Gaunern Agent 00 genannt. Mein Daddy ist Geheimagent bei uns im Supermarkt. Damit er nicht so auffällt, hängt er sich einen Bart und eine rote Nase mit Brille ins Gesicht. Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps, da kennt mein Papi nix. Alle Leute klauen, doch Papi ist auf Draht. Der merkt sofort, wenn eine Frau was in der Bluse hat. Ein schneller Griff, ein Quieken, zum Ärger für Papa. Was er da in der Hand hält, gehört in den BH. Mein Daddy ist Geheimagent bei uns im Supermarkt. Damit er nicht so auffällt, hängt er sich einen Bart und eine rote Nase mit Brille ins Gesicht. Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps, da kennt mein Papi nix. Vater saß im Gurkenfass und machte sich ganz klein. Auf einmal packte eine Hand ins Gurkenfass hinein. Erstmal Totenstille, dann hört man Papa schreien. Ah, darf's vielleicht eine andere Gurke sein? Mein Daddy ist Geheimagent bei uns im Supermarkt. Damit er nicht so auffällt, hängt er sich einen Bart und eine rote Nase mit Brille ins Gesicht. Dienst, Schnaps ist Schnaps, da kennt mein Papi nichts. Mein Papi ist sehr menschlich, das darf er zwar nicht sein, doch trotzdem packt er heimlich dem Kunden etwas ein. Nachher an der Kasse wird Papa plötzlich laut, er zeigt auf ihre Taschen, na, wieder mal geklaut? Mein Daddy ist Geheimagent bei uns im Supermarkt, damit er nicht so auffällt, hängt er sich einen Bart und eine rote Nase mit Brille ins Gesicht. Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps, da kennt mein Papi nix. Mein Daddy ist Geheimagent bei uns im Supermarkt. Damit er nicht so auffällt, hängt er sich einen Bart und eine rote Nase mit Brille ins Gesicht. Dienst ist Dienst, Schnaps ist Schnaps, da kennt mein